ich das Wort an Harald Wolff, der als Bürgermeister von Berlin und Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Mitglied der Linkspartei, uns jetzt das Grußwort des Berliner Senates bringen wird. Harald. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich im Namen des Senats von Berlin, die herzlichen Grüße an den Zug der Erinnerung überbringen zu können. Ich möchte aber nicht nur grüßen, sondern ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich danken. Danken für diese beispielhafte bürgerschaftliche Initiative der Erinnerung an geschichtliche Verantwortung und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und ich finde, eine solche Initiative bedarf der Ermunterung und der Unterstützung und nicht der kleinlichen Blockade. Berlin steht in einer besonderen Verantwortung für die Geschichte. Hier befand sich die Regierungszentrale der Nazis, hier wurden die Verfolgung und Ermordung der Juden beschlossen und die Befehle für den verbrecherischen Angriffskrieg erteilt, mit dem Deutschland die Welt überzog. Und hier stand auch die Zentrale der Reichsbahn, mit der die logistische Infrastruktur für die Vernichtungsmaschinerie bereitgestellt wurde. Verantwortung für die Geschichte zu übernehmen, heißt daraus lernen zu wollen, heißt aus dem Gewesenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Erinnerung erlangt auf diese Weise einen hochaktuellen Bezug. Es ist wichtig, die Geschichte von Generation zu Generation weiterzugeben, dabei die Verantwortung zu vermitteln und die Konsequenz immer wieder zu erneuern. Wir achten die Menschenwürde, das Recht auf Leben. Wir wollen Frieden, Freiheit und ein tolerantes Miteinander. Wir wenden uns aktiv gegen rassistisches, neofaschistisches und antisemitisches Gedankengut. Den Anfängen zu wehren, dass es nie wieder zu Krieg kommt, nie wieder zu Faschismus, das ist für uns kurz gesagt die Lehre der Geschichte. Und das setzt voraus, das aktive Eintreten von Bürgerinnen und Bürgern und aktives politisches Handeln, damit die braunen Horden nie wieder die Menschenwürde mit ihren Springerstiefeln zertreten können. Liebe Freundinnen und Freunde, der ehemalige regierende Bürgermeister und spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner für die alte Bundesrepublik damals bemerkenswerten Rede zum 8. Mai 1985 formuliert, ich zitiere, erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Inneren wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. Das jüdische Volk erinnert sich und wird sich immer erinnern. Wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade deshalb müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung nicht geben kann. Erinnerung gehört zum jüdischen Glauben und Richard von Weizsäcker zitiert die alte jüdische Weisheit, das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Erinnerung ist angesichts des Grauens des vom Hitler-Regimes betriebenen Völkermords an den Juden immer schwer verkraftbar. Das gilt noch mehr, wenn wir heute die Namen der 4046 Kinder vor uns haben. Jeder Name steht für ein nicht gelebtes Leben, für eine ausgelöschte Hoffnung, für ein Kind aus Berlin, das um seine Zukunft gebracht worden ist. Die Namen und die Gesichter dieser Kinder sind für uns Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Berlin eine Stadt des Friedens und der Toleranz für alle Menschen bleibt, ungeachtet ihrer Nationalität, ihrer religiösen Anschauung oder ihrer sexuellen Orientierung. Applaus. Für uns heißt das Null Toleranz gegenüber Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Neofaschismus. Und das heißt die aktive Unterstützung von Initiativen aus der Gesellschaft gegen Rechtsradikalismus. Die Namen erinnern uns auch an die sogenannten Mitläufer. Ich finde persönlich kaum etwas so beklemmend, wie im Jüdischen Museum die Klassen zu sehen, die mit bürokratischer Akribie die Abmeldung der Deportierten bei der BEWAG registriert worden ist oder mit deutscher Gründlichkeit die Fahrpläne, die aufgestellt worden sind, um in die Vernichtungslager die Menschen zu deportieren. Niemand kann sich herausreden, nichts gewusst zu haben oder nur seine Pflicht getan haben. Eine der Lehren aus der Geschichte heißt auch, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich danke deshalb nochmals ausdrücklich den Organisatoren und Organisatorinnen des Zugs der Erinnerung, dass sie so engagiert bundesweit diese Erinnerungsarbeit leisten. Und dass Erinnerung und Verantwortung noch immer nicht selbstverständlich sind, hat uns das Verhalten der Deutschen Bahn gezeigt. Sie steht angesichts der Rolle der Reichsbahn bei der Deportation in die Vernichtungslager in der Verantwortung. Sie war Teil der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie. Angesichts dessen eine Auseinandersetzung um Trassenentgelt zu führen, mit dem Argument technischer Probleme den Halt des Zugs der Erinnerung im Hauptbahnhof zu verweigern, ist nicht nur kleinlich. Es ist politisch hochgradig instinktlos und zeugt von mangelnder Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte. Hinter technischen Problemen steht oft menschliches Versagen. Ich sage, der Bahnvorstand hat hier sowohl politisch als auch menschlich versagt. Und ich füge hinzu und erneuere die Forderung, der Zug der Erinnerung gehört nicht aufs Abstellgleis, er gehört in den Hauptbahnhof. Ich freue mich, dass der Zug der Erinnerung in den letzten Tagen eine so große Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich hoffe, dass morgen bei der Ankunft des Zuges möglichst viele Menschen sich die Ausstellung ansehen, die Bilder sehen, die Empfindung aus dieser Ausstellung mitnehmen und die Verpflichtung, derartiges nie wieder zuzulassen.